Nackte Gewalt, die Übermacht der Verhältnisse und die Sprachlosigkeit der Kritik. Das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die sich in einigen Programmpunkten mit Bedingungen kritischer Theorie auseinandersetzt. Kritische Theorie, das ist zum einen eine Bezeichnung, die versucht zusammenzufassen, was Autoren wie Theodor Adorno, Max Horkheimer oder Herbert Marcuse auszeichnete. Gern auch mit dem Titel Frankfurter Schule bezeichnet. Kritische Theorie im Allgemeineren bezeichnet den Versuch, eine umfassende Kritik der Gesellschaft zu leisten und sich seinem Gegenstand, der Gesellschaft, nicht distanziert und neutral zu nähern meint, sondern sich selbst einer umfassenden menschlichen Emanzipation verpflichtet sieht und darin parteiisch ist. Emanzipation, das muss heute heißen, Emanzipation vom global produzierenden Kapitalismus. Denken, das sich diesem Anspruch verschreibt, steht jedoch vor Schwierigkeiten gestellt. Nicht allein deswegen, weil der Kritiker oder die Kritikerin selbst Teil der kapitalistisch produzierenden Gesellschaft ist, aus dem er oder sie nicht herausspringen können, sondern auch, weil die Bedingungen dafür, eine solche Kritik versiert zu formulieren, selbst nicht sonderlich günstig gestaltet sind. Wie soll man auf wissenschaftlichem Niveau kritisch arbeiten und gleichzeitig versuchen, an der praktischen Überwindung des Kapitalismus zu arbeiten, wenn man gleichzeitig qua Lohnarbeit in die permanente Konkurrenz des Arbeitsmarktes hineingezwungen ist, wenn man denn überleben will. In eine Konkurrenz, gleich ob in der Akademie oder anderswo. Unter anderem solchen Fragen widmet sich die Veranstaltungsreihe mit dem Titel Nackte Gewalt. Sie begann am 13. Juni und wird noch bis Ende Juli stattfinden mit einigen Vorträgen und Seminaren. Ich habe am Telefon mit Jakob Heiner gesprochen, der diese Veranstaltungsreihe organisiert hat, und habe ihn nach einigen Aspekten der Reihe gefragt. Zunächst fragte ich ihn nach der Bedeutung des Titels Nackte Gewalt. Ja, Nackte Gewalt ist in einem doppelten Sinne kritisch gemeint. Nackte Gewalt meint zum einen das Verhältnis der Gegenwart zur Vergangenheit. Zum anderen ist es eine Bestimmung gegenüber der Gegenwart, eine kritische Bestimmung. Mit der historischen Dimension ist Folgendes gemeint. Und ich denke, das lässt sich mit dem Begriff der Vorgeschichte, wie Marx kritisch verwendet hat, sehr gut erklären. Vorgeschichte meint ja, dass in der Geschichte der menschlichen Gattung, in der Geschichte der Auseinandersetzung mit der Natur, der menschlichen Gattung, es bis heute noch keinen geglückten Umgang, nämlich einen, der auf Herrschaft verzichten könnte, dass es dazu noch nicht gekommen ist. Das heißt, was sich durch die Geschichte zieht, ist Gewalt, hat quasi am Anfang die Arbeitsteilung als Herrschaft gesetzt und ist bis heute nicht aufgehoben, sondern hat sich in verschiedenen Gestalten durch die Geschichte gezogen. Dann kommt natürlich mit der kapitalistischen Produktionsweise noch etwas Spezifisches hinzu, nämlich, dass im Kapitalismus die tote Arbeit, also das akkumulierte Kapital, über die lebendige Arbeit, das heißt auch tatsächlich die lebendigen Menschen, herrscht. Und somit der Alb der vergangenen Geschlechter, also immer ein Bann über der Gegenwart liegt. Und dieser Bann ist der des akkumulierten Kapitals. Nun ist es ja so, dass ja mit dem Kapital eben dass nicht nur das Kapital akkumuliert wurde, sondern damit eben auch das Leiden und wiederum die Resultate von Gewalt, alle niedergeschlagenen Aufstände, alle gefolterten und ermordeten Menschen. Diese spezifische Geschichte der Gewalt als Verhältnis der Vergangenheit zur Gegenwart hat ja gerade im 20. Jahrhundert mit einer Reihe von tatsächlich Gewaltexzessen ganz neuer Dimension keineswegs aufgehört, sondern ist, denke ich, immer noch ein wichtiger Punkt, die Gegenwart ins Verhältnis zu setzen. Auf der anderen Seite Und das meine ich mit dem Punkt, dass es eine Bestimmung ist, die an der Gegenwart auch etwas Neues entlarven soll, nämlich, dass tatsächlich in der heutigen Gesellschaft ja auch die herrschende Ideologie keineswegs mehr behauptet, dass diese Gesellschaft auf das Gute oder das Schöne, das Wahre oder Wohlstand für alle oder ähnliches hinstrebt, sondern heute Ideologie tatsächlich nur noch das Bestehende verteidigt, wie es ist, aber keineswegs mehr in einem normativen Sinne. Und ich denke, das lässt sich ganz gut auch aufzeigen, zum Beispiel an den neoliberalen Hauptideologen, die ja keineswegs behaupten, dass sie das heutige System noch rational erklären können, sondern die gerade die Irrationalität der Ökonomie offensiv verteidigen und damit ja gerade auch die darin steckende Gewalt, das blinde Moment, was sich immer noch weiter durchsetzt, ja offensiv eben verteidigen. Und diesen Momenten quasi da muss ich kritische Theorie heute annehmen, und damit ist gemeint, dass man weder eine Wirklichkeit hat, die vernünftig ist, noch eine, die im Begriff ist, vernünftig zu werden, noch dass die herrschende Ideologie auf Vernunft basiert und man plötzlich im Grunde genommen mit dem Pochen auf Vernunft auch ganz alleine dasteht und im Grunde genommen in dieser marginalisierten Position das sicherlich nicht einfacher macht. Ja, wir haben über den Titel der Veranstaltungsreihe gesprochen, Nackte Gewalt, und du hast jetzt schon gesagt, dass in der Kritik dieser Gewalt, dass man oft alleine dasteht, und das ist auch in dem Untertitel dieser Reihe angesprochen, der andeuten soll, worum es im Programm dieser Reihe gehen soll. Dieser Untertitel lautet Die Übermacht der Verhältnisse und die Sprachlosigkeit der Kritik. Und auch in dem Ankündigungstext geht es um Sprachlosigkeit, um den Verlust der Sprache, um das Ringen mit der Sprache, wenn man diese Gesellschaft kritisieren will. Aber kritische Theorie ist selbst ja erstmal der Versuch zu sprechen. Warum meinst du, dass das nochmal in gewissermaßen verdoppelter Perspektive eingeholt werden muss? Also warum die Versprachlichung der Gefahr des Sprachverlustes? Nun, es ist ja folgendermaßen, dass wir es mit folgender Tatsache zu tun haben. Die Individuation der Menschen ist ja keine Naturtatsache, sondern ist ja selbst ein Resultat der gesellschaftlichen Form. Das heißt, die Menschen werden als einzelne, voneinander getrennte, in Konkurrenz zueinander stehende gesetzt. Und das Problem ihrer Verständigung, ist quasi auch das Problem, wie man eine Gemeinsamkeit auch von Interessen, von Kritik formulieren kann und wie letzten Endes Solidarität überhaupt möglich sein könnte. Und das ist ja unmittelbar eben nicht zu machen, weil die gesellschaftliche Form in dem Sinne nicht hintergehbar ist, sondern das ist ja tatsächlich die zweite Natur geworden. Also auch zweite Natur, da ist ja als kritischer Begriff natürlich. Da ist natürlich die Sprache das Moment, was sich eben auch aus diesem Zusammenhang, auch aus dem Zusammenhang der zweiten Natur emanzipieren kann, was da einen Moment dagegen setzen kann. Nun war tatsächlich das Problem der Sprache schon immer ein Problem der Kritik. So auch Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, was ja fast poetische Qualitäten hat, haben ja um eine Sprache gerungen, die allgemeine Erfahrungen zum Ausdruck bringen kann und auch als allgemeine Erfahrung formulieren kann. Und es war ja dann die Sprachkritik um 1900 aus intellektuellen Kreisen, die das Wegbröckeln der allgemeinen Begriffe fassen konnte, ich denke, auch da hat sich das Verhältnis nochmal geändert. Sprachlosigkeit ist heute nicht nur eine Erfahrung, die Intellektuelle machen. Die machen die vielleicht in einer besonderen Art und Weise, vielleicht besonders schmerzlich. Aber im Grunde genommen ist ja das Wissen darum oder eine Ahnung dessen in den Subjekten ganz tief, dass man heute mit Sprache eigentlich nicht weit kommt. Dass auch das beste Argument heute gegen die materiellen Gewalten natürlich recht wenig ausrichten kann. Und da ist natürlich die Sprachkritik wiederum der materialistischen Kritik immer auch immanent, obwohl sie natürlich auf die Sprache eben nicht verzichten kann, als ein Moment ihrer Artikulation. Und das ist quasi so eine der Grundparadoxien, die sich heute natürlich ganz, ganz dringend stellt. Und in der Sprache steckt ja auch immer der Versuch drin, Vereinzelung zu überwinden. Und Vereinzelung ist ja tatsächlich, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das ein Effekt der gesellschaftlichen Form selber ist. Vereinzelung ist in dem Sinne natürlich auch ein herrschaftlicher Mechanismus, der die verallgemeinerte Trennung, die Trennung der Produzenten voneinander, die von den Produktionsmitteln, von den Produkten ihrer eigenen Arbeit, ist ja gerade das, was eine wirkliche Bewegung im Sinne eines Programms der Abschaffung natürlich auch überwinden müsste. Und zu dem anderen Teil des Untertitels, das heißt ja die Übermacht der Verhältnisse und die Sprachlosigkeit der Kritik, die Übermacht der Verhältnisse ist natürlich eine grundgeronnene Dingwelt, die einmal durchs Kapitalverhältnis hindurchgegangen ist, die heute als eine in den Produktionsverhältnissen unglaublich statische erscheint, die kaum noch Opposition hat und im Hinblick auf natürlich auch die Aufstände in aller Welt muss da doch die Frage nach emanzipatorischer Kritik und dem Verhältnis zu immer wieder auflodernden rebellischen Brandherden quasi weltweit auch nochmal neu durchdacht werden. Ja, wir sprechen über Bedingungen kritischer Theorie und über die Sprache als eine Bedingung kritischer Theorie, die eben versuchen soll, gemeinsame Erfahrungen zu artikulieren. Und wenn man über Bedingungen kritischer Theorie spricht, dann könnte man ja erstmal an den Ort der Universität denken, also beispielsweise auch, dass Adorno und Horkheimer, die ja die Begründer der kritischen Theorie sind, dass die wichtige Stellen an einer Frankfurter Universität inne hatten und dass ihnen diese Stellen auch ermöglicht haben, eine sehr radikale Kritik zu formulieren. Im Text der Reihe steht jetzt aber, dass sich Gesellschaftskritik nicht an der Universität entfalten kann. Warum denkst du, dass die Universität heute Kritik verhindert und was will diese Veranstaltungsreihe vielleicht anders machen, als man es in der Universität macht? Ja, auf universitäre Theoriebildung ist erstmal kein Verlass vom Standpunkt der Kritik her gesehen. Und das hängt mit den Bedingungen zusammen, die Universität selbst hervorbringt. Das heißt tatsächlich die Art und Weise, wie sie funktioniert. Und da würde ich ganz kurz ansetzen und nochmal auf Adorno und Horkheimer eingehen, was ja in dem Sinne ein Glücksfall im Grunde genommen kritischer Theorie war, dass sie an der Universität landete. Und auch das, Ironie der Geschichte, war ja vor allem möglich durch die Wiedergutmachungsprofessuren, die im postnazistischen Deutschland eingerichtet wurden. Und das hat Adorno und Horkheimer dann vor allem an die Universität nochmal wieder geholt. Und dass diesen quasi glücklichen Zufall, diese glückliche Konstellation, sollte man keineswegs für den Normalfall halten. Ich glaube, dann da betrügt man sich selbst um die eigenen Voraussetzungen. Zudem lebt ja gerade die kritische Theorie von der außerakademischen Erfahrung. Also sie kann sich nicht auf die begriffliche Arbeit, die Abstraktion schlechthin verlassen, sondern versucht ja immer in dem kritischen Begriff das einzuholen, was eben auch nicht Begriff ist, also immer im Verhältnis tatsächlich zum materiellen Reproduktionsprozess der Gesellschaft begriffen. Und da hat sich an der Universität tatsächlich eher, haben sich da verschiedene positivistische Schulen eher durchgesetzt bis heute. Ja, als ich über die widrigen Bedingungen an der heutigen Universität sprach, meinte ich Folgendes. Es ist ja so, dass wie die Universität funktioniert, basiert ja massiv auf individualistischer Vereinzelung. Das heißt, die Universität ist ja ein Ort, der im Grunde sowas wie kooperative Produktion und Kooperation überhaupt gerade verhindert, strukturell, weil sich geistige Arbeit in diesem Bereich eben gerade dadurch auszeichnet, dass man einen Einzelbereich sich sucht, dazu dann eine etwas vorlegt, was halt Produkt des eigenen Geistes sein soll und das dann für sich beansprucht. Und im Grunde genommen ist es ja, also dieser Individualismus ist zum einen natürlich Schein, weil natürlich niemand für sich allein produziert, aber es ist in dem Sinne notwendiger Schein, wie die Universität in ihrer Funktionsweise als Konkurrenz, auch durch Konkurrenz durchsetzter Betrieb natürlich, das erfordert. Und dementsprechend würde ich sagen, Kritik fällt an der Universität nicht einfach ab. Die ist quasi nicht im Angebot, sondern sie muss der Universität, wenn die der gesamten Gesellschaft abgerungen werden. Und das meint, dass Kritik an der Universität nur im bewussten Widerstand gegen sie und der Kritik, auch die Kritik muss sich natürlich dagegen weigern, gegen ihre Degradierung zur Geistesware weigern. Das ist natürlich entscheidend und das muss nicht zuletzt, weil wir schon über Sprache sprachen, muss natürlich auch im Widerstand gegen eine akademisierte, neutralisierte und tatsächlich von der außerakademischen Erfahrung abgezogenen Sprache sein, sondern also die Sprache der Kritik müsste auch eine sein, die sich im Grunde genommen der Grammatik der universitären und akademischen Sprache widersetzt, die ja nämlich gerade auf die Gleichberechtigung ihrer einzelnen Produkte setzt und damit schon immer eigentlich neutralisierte Sprache ist. Ja, ich spreche mit Jakob Heiner über eine Veranstaltungsreihe in Berlin, die sich mit den Voraussetzungen kritischer Theorie beschäftigt. Jakob, bisher haben ja bereits zwei Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe stattgefunden. Einmal ein Vortrag von Nina Rabusa und Martin Mettin, in dem ein paar einführende Gedanken zu kritischer Theorie vorgetragen wurden. Und es hat stattgefunden ein Vortrag von Arne Kellermann über das Verhältnis des Denkens zum stacheligen Objekt. Kannst du vielleicht ein wenig berichten, wie die Veranstaltungen denn gelaufen sind? Ja, gerne natürlich. Also der Vortrag von Martin und Nina, der tatsächlich als eine Einführung in das Denken von Max Horkheimer und Theologie Adorno und Walter Benjamin gedacht war, hat einige Grundfiguren eingeführt. Und ich denke, darunter die wichtige Grundfigur, dass kritische Theorie immer in der Paradoxie von angestrebter freier und menschlicher Gesellschaft und deren scheinbare Unmöglichkeit philosophiert. Und nicht nur philosophiert natürlich, sondern genau an diesen Punkt überhaupt zum Sprechen bringen möchte. Aber in dem Vortrag ist dann auch ein Blick darauf gefallen, was eigentlich eine Katastrophengeschichte ist, so wie, denke ich, Walter Benjamin das in den Geschichtsthesen natürlich sehr stark macht. Und so, dass da erstmal im Grunde nochmal kurz und präzise eben Grundlegendes zum Denken der kritischen Theorie gesagt wurde. Arne wiederum hat ja versucht, ganz aktuelle Phänomene zu fassen und damit tatsächlich das Verhältnis von einer marginalisierten revolutionären Kritik zu einem permanent sich weiter vollziehenden und wirklich grausamen Kapitalismus, der dazu führt, dass in der Peripherie, ich denke da vor allem in Afrika, auch Asien, Lateinamerika, und aber durchaus die kapitalistischen Zentren nicht ausgenommen, immer noch der Hunger Menschen krepieren lässt, dass es am nötigsten fehlt und dass in einer Ökonomie, die gerade an ihrer eigenen Überproduktion laboriert und diesen objektiven Zynismus der kapitalistischen Produktionsweise zu fassen und das tatsächlich ins Denken aufzunehmen und inwieweit das, was das halt heute auch für eine Nötigung eigentlich des Bewusstseins verlangt, sich dieser Gewalt überhaupt bewusst zu werden, die tatsächlich tagtäglich von dieser Produktionsweise ausgeht, war das Anliegen. Die Veranstaltungen waren bis jetzt sehr gut besucht und was mich besonders froh stimmt, muss man sozusagen, ist doch, dass es nach den beiden Vorträgen, die bis jetzt stattgefunden haben, immer zu recht engagierten und auch ausführlichen und ich denke im Kern auch tatsächlich an der Sache sich abarbeitenden Diskussionen gekommen ist, die doch ganz schnell immer auf den Punkt zielten, wie das Verhältnis von revolutionärer Kritik und gänzlich unrevolutionärer Wirklichkeit heute genauer zu bestimmen ist und welche Probleme, welche tatsächlich widrigen Bedingungen in das Denken und in die Kritik mit eingehen müssen. Ja, du hast es ja schon gesagt, in dem Vortrag von Arne Kellermann ging es unter anderem auch um das Verhältnis von kapitalistischem Zentrum und seiner Peripherie, also den sogenannten Entwicklungsländern. Und dieses Thema scheint mir auch in dem Ankündigungstext zu der Reihe ziemlich wichtig zu sein. Jetzt kommt es mir selber so ein bisschen komisch vor, diese Frage zu stellen, aber kannst du trotzdem vielleicht kurz noch was dazu sagen, warum es so wichtig ist, sich mit dem Verhältnis Zentrum-Peripherie zu beschäftigen? Ja, Verhältnis von Zentrum und Peripherie ist dahingehend so wichtig, weil auch Kritik heute immer noch der Nötigung ausgesetzt ist, in dem Sinne dialektisch und undialektisch zugleich zu denken. Und damit meine ich Folgendes: Es ist zwar so, dass der Kapitalismus ein globales System ist, unter dem tatsächlich die Menschheit im Gesamten nicht zur Freiheit kommt. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Grenze der materialistischen Dialektik und das ist ganz einfach der Tod als Negation der Materie selbst. Und solange im Grunde genommen ganze Regionen mit dem Tod und als in dem Sinne ja auch gesellschaftlich produzierten Tod überzogen werden, ist dieses das Andenken gegen den Tod und im Grunde genommen Bloch und Adorno haben in einem Gespräch gesagt, dass jede Utopie muss quasi den Kampf gegen den Tod aufnehmen. Und das heißt tatsächlich, den Blick dahin zu richten, wo heute Menschen krepieren. Und das ist Heiner Müller, der Dramatiker, sagte es einmal so: irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Das heißt, diese Differenz, dass es Menschen gibt, die krepieren und auf der anderen Seite im Sinn der globalen Ausbeutungsverhältnisse die Ressourcen immer noch in die kapitalistischen Zentren aus der Peripherie hineingezogen werden. In dem Sinne muss Kritik, die es heute ernst meint, auch mit den Zuständen hier in allererster Linie dem eingedenken, eben, dass irgendwo Leiber zerbrochen werden. Und das heißt tatsächlich auch das Eingedenken aus der historischen Perspektive herauszureißen und tatsächlich für die Jetztzeit fruchtbar zu machen und dem Sterben heute tatsächlich ein Ende zu machen. Und deswegen muss das natürlich ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung sein, auch und gerade deswegen, weil ja auch Europa, Amerika und so weiter, also die großen Industrienationen im Grunde auf dem Gipfel eines militärisch-industriellen Komplexes sitzen und die Welt ja durchaus real im Schach halten. Ja, ich fand das jetzt ganz interessant, weil als du gesagt hast, es muss um das Eingedenken des Todes gehen, habe ich gedacht, naja, es kann aber nicht bei diesem Eingedenken bleiben, sondern es kommt ja eben darauf an, dem Sterben, gerade wenn es um die dritte Welt geht, dem Sterben ja ein Ende zu machen. Und das hast du dann aber auch selber gesagt. Und vielleicht wird daran aber auch so ein bisschen deutlich, dass so eine Veranstaltungsreihe nach etwas verlangt, was sie vielleicht auch selbst gar nicht leisten kann, nämlich nach einer Praxis, die ja dem Sterben und dem Elend ein Ende macht. Kannst du trotzdem vielleicht zum Abschluss noch einen Überblick geben über das noch folgende Programm? Ja, sehr gerne. Jetzt am Donnerstag, den 27. Juni, wird Jordi Maiso aus Madrid sprechen über die gegenwärtige Vorgeschichte. Es geht um den Versuch einer Standortbestimmung dessen, was heute die Ohnmacht der Theorie ausmacht und was damit gemeint sein könnte, dass man feststellen muss, für Kontemplation scheint es zu spät. Das hatten wir ja gerade festgestellt, in dem Verhältnis zur dritten Welt. Eingedenken als kontemplatives Verhältnis reicht nicht. Das wird Jordi Maiso am Donnerstag in einem Vortrag diskutieren. Am Tag darauf gibt es noch ein Tagesseminar mit Jordi Maiso auch zum Thema der gegenwärtigen Vorgeschichte, bevor dann in der Woche drauf, am Freitag, den 5. Juli, Joachim Bruhn aus Freiburg sprechen wird über Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt vor dem Ausnahmezustand des Kapitals. Auch da geht es um die zentrale Frage, wie denn eigentlich die kapitalistische Produktionsweise gerade irre an sich selbst wird und tatsächlich in wilder Destruktion sich aufzulösen scheint. Auch da gibt es am Tag darauf, also am 6. Juli, dem Samstag, noch ein Tagesseminar unter dem Titel Kritik und Krise, der Anfang des marxischen Kapital und das Ende der kapitalisierten Gesellschaft. Dann am Donnerstag, dem 11. Juli, wird Lea Bendemann sprechen über Wirf weg, damit du gewinnst, Metaphysik bei Adorno. Auch da geht es um das Problem, wie man an Begriffen festhalten kann, die eigentlich dann schon immer wieder die Tendenz haben, in Idealismus zu verfallen, wenn sie nicht die materialen Voraussetzungen ihrer selbst mitdenken, also die Frage einer materialistischen Metaphysik am Beispiel Adornos, soll da diskutiert werden. Bevor zum Abschluss der Reihe am 18. Juli Sebastian Tränkle sprechen wird, nochmal über die Sprachlosigkeit und zwar unter dem Titel Sagen, was sich eigentlich nicht sagen lässt, über Sprachlosigkeit und materialistische Sprachkritik. Auch da soll, wie wir am Anfang ja darüber sprachen, nochmal im Grunde die immanente Bewegung der Kritik zur Sprachkritik nachgezeichnet werden und nochmal der Versuch aufgemacht werden, wie eine Sprache sein kann, die auch über ihre rein geistige Beschränktheit hinaus auf eine zu verbringende Tat weist.